Radio Bremen 2. Im Forum der Wissenschaft wenden wir uns heute nochmals der Genomanalyse zu. Autorin ist Gisela Kretschmar. Doch hören Sie zunächst die Meinung von Erwin Chargaff. Wenn ich so zurückdenke an die Millionen Jahre, die ich nicht gelebt habe, aber andere Menschen haben vor mir gelebt, so will ich sagen, einer der größten Schätze, der uns überkommen ist, den wir gekriegt haben, war das Chromosomenreservoir der Menschheit, welches ungeregelt von keinem Professor und keinem Gentechnologen jemals angesehen, sich da irgendwie eingependelt hat. Und so gibt es verschiedene Rassen, verschiedene Farben, gute und schlechte, gescheite und dumme, es gibt alles. Es gibt auch ein paar Genies und so weiter. Und das hat die Natur so hervorgebracht, wie sie die Blüten hervorbringt oder die Früchte am Baum. Und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, jetzt werden wir damit herummurksen. Jetzt werden wir da Ordnung schaffen. Erwin Chargaff, der große alte Mann der Genforschung, war einer der ersten, der vor den Folgen der genetischen Bastelsucht warnte. In den 40er Jahren war er wesentlich an der Aufklärung des genetischen Codes beteiligt. Seit den 70er Jahren ist er einer der prominentesten Kritiker der Gentechnologie. 1987, auf dem 22. Evangelischen Kirchentag in Frankfurt, erklärte er wörtlich: Schon die Absicht, mit den Genen herumzupanschen, kommt einer gefährlichen Brutalisierung der wissenschaftlichen Fantasie gleich. Wie jede Senkung des moralischen Niveaus erfolgt sie in kleinen Schritten. Zuerst die eine Lappalie, dann die andere. Und plötzlich befinden wir uns in einem genetischen Schlachthaus. Bei Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen gehört das Herumpanschen mit den Genen längst zur molekularbiologischen Routine. Veränderungen des menschlichen Erbguts sind bisher noch ausgeschlossen. Nicht, weil der Mensch dem Menschen als unantastbar gilt, sondern weil das theoretische Wissen der Humangenetik für gezielte Manipulationen noch nicht ausreicht. Das freilich soll sich in den nächsten Jahren ändern. Kurz nach der Jahrtausendwende wollen die Wissenschaftler das menschliche Genom, die Gesamtheit unserer Erbanlagen, entschlüsselt haben. Spätestens dann, so befürchten Kritiker, könnte ein zweites, ein molekulares Auschwitz auf uns zukommen. Beim letzten Mal waren die Techniken extrem grob und primitiv. So der jüdische Wissenschaftler Ethan Singer 1979 auf der ersten bundesdeutschen Anhörung über die Risiken der Gentechnologie. Beim letzten Mal waren die Techniken extrem grob und primitiv. Es waren Gasöfen und Konzentrationslager. In Zukunft werden die Techniken viel subtiler sein. Das nächste Auschwitz ist nicht ein Konzentrationslager. Das nächste Bergen-Belsen ist nicht ein Krematorium oder ein Gasofen. Das nächste Dachau wird sehr wahrscheinlich Zentrifugen und Elektronenmikroskope haben. Das nächste Treblinka wird wahrscheinlich ein Laboratorium sein. Und der nächste Josef Mengele wird wahrscheinlich nicht Mediziner, sondern Molekularbiologe sein. Ohne Zweifel mit einem Degree von Harvard. Genomanalyse. Die Eugenik des 20. Jahrhunderts? In Amerika und in Japan ist die Totalanalyse des menschlichen Genoms inzwischen beschlossene Sache. Entsprechende Forschungsprogramme sind regierungsamtlich abgesegnet und werden großzügig finanziert. Angesichts dieser Herausforderung wollen die Europäer nicht länger zurückstehen. Unter dem vielsagenden Titel Prädiktive Medizin hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaft ein vorerst mit bescheidenen 15 Millionen EQ veranschlagtes Programm vorgelegt, das von 1989 bis 1991 die Forschungsprojekte in den einzelnen Mitgliedsländern koordinieren soll. Schwerpunkte des Programms: die Schaffung einer Grobkarte des menschlichen Genoms, die künstliche Vermehrung von Teilstücken zu Forschungszwecken und deren Hinterlegung in Form einer Klonbibliothek sowie eine zentrale Sammlung von Forschungsdaten. Am Ende der Entwicklung wird der gläserne Mensch stehen, die umfassende Kenntnis aller Gene und ihrer Funktionen. Bei der Frage, ob das überhaupt notwendig und sinnvoll ist, sind sich nicht einmal die Wissenschaftler selbst ganz einig. Man weiß, dass nur etwa 5 bis maximal 10% des menschlichen Erbguts aus aktiven Genen besteht. Die Bedeutung der übrigen 90 bis 95% ist noch weitgehend ungeklärt. Junk-DNA, überflüssiger Ballast, hieß es noch bis vor wenigen Jahren. Aber diese Auffassung sei inzwischen überholt, meint Professor Harald Zurhausen, Leiter des Deutschen Krebsforschungszentrums und überzeugter Befürworter der Totalanalyse. Es ist deswegen völlig überholt, weil sich gezeigt hat, dass nicht nur ein ganz bestimmter kleiner Bereich eines Chromosoms ein Gen ist, sondern dass ein Gen aus vielen kleinen Einzelteilen oft besteht. Einzelteile, die über einen sehr weiten Bereich, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, von 200 oder 300.000 Basenpaaren hinweg verstreut sind. Und in diesem Bereich wird man nur durch die Analyse des Gesamtbereichs die Sequenz kennen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber der, dass darüber hinaus das, was früher als Junk bezeichnet wurde, sich keineswegs als so ein unnötiger Ballast herausstellt, sondern dass in diesem Bereich ganz wesentliche und ganz wichtige Regulationsphänomene für diese 5% der aktiven Gene vorliegen. Und wir würden nie die Gene in ihrer Regulation in der Zelle verstehen, wenn wir nicht auch die Funktion dieser zusätzlichen Bereiche analysieren können. Mit anderen Worten, ich sage hiermit nicht, dass man nun unbedingt 100% des ganzen Genoms kennen muss, um im Wesentlichen das Genom analysieren zu können. Aber man wird sicherlich in sehr wesentlichem Umfang und in sehr großem Umfang die Sequenzen kennen müssen, um die Vorgänge, die in einer Zelle ablaufen, zu verstehen und aus diesem Verständnis der Vorgänge auch entsprechende Konsequenzen abzuleiten. Man erhofft sich Fortschritte in der Diagnostik, der Prävention und der Therapie zahlreicher Krankheiten, bei denen genetische Faktoren eine Rolle spielen. Aber auch für die AIDS-Forschung und die Krebsforschung, so heißt es immer wieder, sei die Genomanalyse von großer Bedeutung. Gerade für die Krebsforschung, so betont Zurhausen, sei es wichtig zu wissen, welche Funktionen von bestimmten Genen wahrgenommen werden und welche Wechselwirkungen zwischen einzelnen Genen stattfinden. Konkretes Beispiel: Tumorerkrankungen, die von Viren hervorgerufen werden. Diese Viren bauen sich in das Genom des Menschen ein. Der Einbau erfolgt zum Teil in einer ganz spezifischen Weise. Und die Kenntnis der Vorgänge, jetzt der Gene, die um diesen Einbau herum liegen, die davon beeinflusst werden, lässt zunächst einmal Schlüsse dazu zu, wie es zu den Veränderungen kommt, die dann beispielsweise in ein Tumorwachstum einmünden. Die Sequenzierung erlaubt aber darüber hinaus die Identifizierung der betreffenden Erreger, beispielsweise bei den menschlichen Papillomviren, von denen wir heute ungefähr 60 verschiedene Typen kennen, erlaubt es die Aussage, welche Typen bei bestimmten Krebsformen eingebaut vorliegen und damit letzten Endes die Entwicklung von vorbeugenden Maßnahmen gegen solche Infektionen, die wir nur auf der Basis der Kenntnis der Erreger überhaupt angehen können. Vor allem in der Diagnostik erwartet Zurhausen erhebliche Fortschritte durch die Genomanalyse. Wir sehen heute, dass bei vermutlich mehr als 50% aller menschlichen Krebserkrankungen offensichtlich bestimmte Gene ausgefallen sind, die also nicht mehr aktiv sind, die offensichtlich normalerweise in der normalen Zelle die Funktion besitzen, bestimmte andere Gene, die tumorerzeugende Eigenschaften besitzen, zu unterdrücken. Ihr Ausfall bewirkt also, dass solche Aktivatoren des Krebsgeschehens angeschaltet werden und nicht mehr kontrolliert werden können. Mit den Methoden der Genomanalyse, so die Hoffnung der Krebsforscher, werde es zunehmend möglich, solche Gene zu identifizieren. Das würde nicht nur die Diagnosemöglichkeiten verbessern, sondern vielleicht auch neue Perspektiven für die Therapie eröffnen. Wenn Sie die Gene kennen, die jetzt für eine Unterdrückung des Auftretens des Krebses verantwortlich sind, dann können Sie mindestens theoretisch Strategien entwickeln, um entweder diese Gene selber in die Krebszellen wieder einzuführen oder aber die Produkte, die von solchen Genen kommen, in einer möglicherweise chemisch modifizierten Form in die Zellen hineinzubringen. Im ersten Fall würde es sich um eine Gentherapie an Körperzellen handeln, im zweiten um das, was neudeutsch als Computer-Assisted Drug Design bezeichnet wird, worunter man am Computer konstruierte, gentechnisch hergestellte Medikamente versteht, die gezielt an bestimmten Molekülstrukturen anzusetzen hätten. Vorläufig ist eine solche Behandlung von Krebserkrankungen, wie Zuhausen selbst einräumt, noch Theorie. Die erwarteten Fortschritte in der Diagnostik sind zwar die Voraussetzung, aber nicht unbedingt die Gewähr für entsprechende Fortschritte in der Therapie. Das gilt für die Krebsforschung ebenso wie für viele andere Krankheiten. Niemand kann ausschließen, dass durch die neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Genomanalyse die heute schon bestehende Kluft zwischen Diagnosemöglichkeiten und Therapieangebot weiter wächst. Während Zuhausen sich in dieser Frage ausgesprochen optimistisch gibt, plädieren andere Wissenschaftler für mehr Zurückhaltung. Dr. Albert Driesel, der selbst als Vertreter der bundesdeutschen Forschung in Brüssel an den Beratungen über das EG-Programm beteiligt war, unterstreicht: Die Anwendung ist mir noch sehr weit weg. Und inwieweit überhaupt dieses ganze Projekt da hineingerutscht ist, ist mir persönlich unklar. Also ich würde meinen, wir brauchen eine nationale und vor allen Dingen auch eine europäische koordinierte Anstrengung, um all das, was auf den Genomen niederer und höherer Organismen bisher erforscht worden ist, und das ist eine ganze Menge, einmal zu sichten und einmal zu koordinieren, einmal auch gegeneinander und miteinander auszuwerten. Hier werden wir eine Menge Einblicke auch in strukturelle Aufbauten bekommen. Und wir werden primär für die Grundlagenforschung eine Menge an Informationen erhalten. Und das finde ich sehr wichtig. Doch die Molekularbiologie hat längst die Schwelle zur Konstruktionswissenschaft überschritten, sodass eine Trennung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung in der Humangenetik heute kaum noch möglich ist. Schon jetzt können bestimmte Erbkrankheiten wie beispielsweise zystische Fibrose oder Muskelschwund mit Hilfe von Gensonden auf der DNA-Ebene diagnostiziert werden. Aber von einigen Ausnahmen abgesehen ist diese Art der Diagnostik noch mit erheblichen Problemen verbunden, wie Driesel selbst einräumt. Ich halte es eigentlich noch für verfrüht, hier überhaupt eine Diagnostik auf DNA-Ebene anzubieten. In wenigen Fällen, wo wir die Punktmutationen in den einzelnen Genen kennen, ich denke da zum Beispiel an die Hämophilie A, die Bluterkrankheit, da ist das durchaus auch von einem ethischen Standpunkt her vertretbar. Aber das andere, soweit wir noch uns in Grenzbereichen befinden und hier über computergestützte Auswertungen gehen, haben wir immer noch ein Restrisiko von mithin 10-20% bei den Aussagen. Noch sind die meisten Tests in ihrer Aussagefähigkeit nicht zuverlässig genug. Was aber wird, wenn dieses Problem gelöst ist? Welche Krankheiten, Anfälligkeiten und Auffälligkeiten sollen dann mit Hilfe der Genomanalyse diagnostiziert werden? Schon heute zeichnet sich ab, dass es in Zukunft verstärkt um die genetischen Anteile von psychischen Krankheiten gehen wird, meint der Molekularbiologe und Wissenschaftssoziologe Dr. Rainer Hohlfeld. So versuchen Wissenschaftler zum Beispiel mit genetischen Markern die Krankheit Schizophrenie zu korrelieren oder das Auftauchen von manischen Depressionen in bestimmten Familien. Und interpretieren ihre Befunde dann so, dass sie sagen, wenn sie einen genetischen Marker gefunden haben, der korreliert mit dieser Krankheit in Familien vererbt wird, dann haben sie eine biologische Basis für diese Krankheit. Dann muss das Individuum nicht mehr verantwortlich gemacht werden für seine Lebensführung, für diese Erkrankung, und damit hätten sie das Stigma von diesem Individuum genommen. Komplexe Krankheitsbilder werden durch eine solche Interpretation auf wenige biologische Ursachen reduziert, handlich zurechtgestutzt für die medikamentöse Kontrolle durch traditionelle Psychopharmaka oder durch Neuropeptide, körpereigene Botenstoffe des Gehirns, die demnächst mit Hilfe der Gentechnologie hergestellt werden können. Das bedeutet aber auch, dass niemand sich mehr verantwortlich fühlt, das Individuum nicht für seine Konfliktgeschichte, die Eltern nicht für ihre Erziehung, der Psychiater nicht für die sozialen Ursachen, der Lehrer nicht für seinen Unterrichtsstil. Im wahrsten Sinne wird durch eine solche Interpretation das Individuum völlig asozial. Für grundsätzlich problematisch hält Hohlfeld auch jede Diagnose von genetischen Dispositionen. Hier zeichnen sich, glaube ich, Möglichkeiten ab, die den Krankheitsbegriff ausweiten. Es handelt sich um eine Disposition, das heißt also um eine Anfälligkeit bzw. um eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden als eine Restgruppe der Bevölkerung. Das, was in keinem Fall bedeutet, dass diese Krankheit auch ausbricht. Aber die Neigung ist sehr groß, diese Anfälligkeit gleichzusetzen mit einer Krankheit, es gar nicht zu dieser Prädisposition kommen lassen zu wollen. Und man kann sich vorstellen, dass jetzt ein solches Wissen dazu benutzt wird, dass Eltern sich überlegen, ob sie dann die zukünftige Generation, also ihre Kinder, mit einer solchen Disposition belasten wollen. Die Ausweitung des Krankheitsbegriffs, so befürchtet Thohlfeld, könnte einhergehen mit einer wachsenden Bereitschaft, Krankheit zu verhindern, indem man die Geburt entsprechend disponierter Menschen verhindert. Mit zunehmender Kenntnis der genetischen Beschaffenheit des Menschen würden auch die Möglichkeiten einer gezielten Abtreibung von krankheitsanfälligen Embryonen im Frühstadium der Schwangerschaft zunehmen. Die sogenannte eugenische Indikation würde immer weiter gefasst werden. Sollten nicht gerade deutsche Wissenschaftler an diesem Punkt besonders sensibel sein? Sollte nicht gerade hierzulande die Humangenetik aus ihrer eigenen Geschichte gelernt haben? Müssten nicht gerade deutsche Forscher auf die Risiken einer solchen Entwicklung hinweisen, vielleicht sogar auf eine Beteiligung an entsprechenden Programmen verzichten? Doch die Realität sieht anders aus. 100 Millionen Mark pro Jahr zusätzlich soll die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ab sofort zur Verfügung stellen, um Forschungsarbeiten zur Totalanalyse des menschlichen Genoms in der Bundesrepublik zu fördern. Zu diesem Ergebnis kam jüngst eine im Sommer 1988 eingesetzte Ad-hoc-Kommission von Wissenschaftlern, deren Aufgabe es war, eine Stellungnahme für die DFG zu erarbeiten. Gefordert war ein Überblick über die gegenwärtigen Aktivitäten im Bereich der Humangenomforschung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie eine Abschätzung des zukünftigen Forschungsbedarfs. Für die Humangenomforschung, so stellt die Ad-hoc-Kommission zusammenfassend fest, existiert bisher in der Bundesrepublik Deutschland ein Verbundforschungsvorhaben des Bundesforschungsministeriums sowie ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Darüber hinaus gäbe es vergleichsweise wenig koordinierte Anstrengungen mit dem Ziel, das menschliche oder andere große Genome umfassend zu kartieren und zu sequenzieren. Schlussfolgerung der Kommission? Daher muss es ein Ziel sein, durch neu zu schaffende Organisationsformen die Genomforschung national zu koordinieren. Ein koordiniertes Genomprogramm kann als Antwort auf die internationale Herausforderung der groß angelegten Forschungsvorhaben in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Japan und in anderen EG-Mitgliedsländern gesehen werden. Die internationale Herausforderung, das ist das Stichwort, das die Herzen deutscher Wissenschaftler höher schlagen lässt. Amerika und Japan haben die Nase vorn, Europa stolpert abgeschlagen hinterdrein. Auf keinen Fall dürfen wir den Anschluss an die internationale Entwicklung verlieren, lautet jetzt für viele die Devise. Forscher-Ehrgeiz spielt dabei zweifellos eine Rolle. Aber entscheidend ist etwas anderes. Während allenthalben von Koordination und Kooperation die Rede ist, meint man im Grunde Konkurrenz. Denn letzten Endes geht es um handfeste wirtschaftliche Interessen. Dr. Albert Driesel, selbst Mitglied der Ad-Hoc-Kommission, macht daraus gar keinen Hehl. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es im patentrechtlichen Bereich, der sehr undurchsichtig ist, hier doch sicherlich gewisse Bereiche gibt, die man gerne abstecken möchte, in Form von Pfründe sichern vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eines Tages durchaus aus den Vereinigten Staaten von Amerika große Sequenzbereiche, die dann einmal gesichert erforscht worden sind, hier patentrechtlich geschützt werden, wie wir das ja heute im Kleineren schon kennen. Es werden also kleine Bereiche, DNA-Abschnitte, sogenannte DNA-Sonden, die eine mehr oder weniger große klinische Relevanz haben oder haben könnten, bereits patentrechtlich geschützt, und zwar international. Und auch was den Zugang zu den Informationen angeht, so ist doch hier zu sehen, dass Bestrebungen in Gange sind, sehr stark auch von Paris, vom CEF ausgehend und den Vereinigten Staaten, dass man dieses Datenmaterial doch nicht so ohne weiteres herausgeben wird, bestenfalls vielleicht gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr. Und das würde uns natürlich dann etwas abschnüren, nicht nur uns hier in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auf der gesamten EG-Ebene. Nur wer eigene Forschungsergebnisse anzubieten hat, wird auf Dauer im internationalen Konzert mitspielen können. Das ist ein wesentlicher Grund für die aktuellen nationalen und europäischen Anstrengungen in der Genomanalyse. Mindestens 10 Professuren für Genomforschung fordert die Ad-Hoc-Kommission allein für die Bundesrepublik. Weiterhin die Einrichtung von lokalen Zentren mit längerfristigen Forschungsprogrammen, verstärkte Förderung von Verbundforschungsprojekten und Schwerpunktprogrammen sowie eine leistungsfähige Infrastruktur in Form von Sammelstellen für Zelllinien, DNA-Sonden, Genbanken und Sequenzierungskapazitäten. Ein Koordinator soll den Informationstransfer zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Instituten gewährleisten und die Bundesregierung laufend informieren und beraten. Eine multidisziplinäre Kommission soll ihm zur Seite stehen, nationale und internationale Treffen organisieren und Forschungsanträge begutachten. Schon gibt es Pläne der kürzlich gegründeten internationalen Human Genome Organization mit dem einprägsamen Kurznamen HUGO, eine europäische Dachorganisation mit dem bezeichnenden Kürzel EGO gegenüberzustellen. HUGO soll einen organisatorischen Rahmen für den internationalen Informationsaustausch bieten und weltweit dafür sorgen, dass regionale Zentren für Kartierung und Sequenzierung geschaffen werden. EGO soll entsprechende Aufgaben in der europäischen Gemeinschaft übernehmen. Um den starken amerikanischen Einfluss zu nivellieren, sollen außerdem möglichst viele deutsche Wissenschaftler eine Mitgliedschaft bei HUGO erwerben. Wenn die DFG und der Bundesforschungsminister den Vorschlägen der Ad-Hoc-Kommission folgen, dann würde die Bundesrepublik mit einem gigantischen Projekt zum Vorreiter der europäischen Genomforschung. Eine Vorstellung, die geradezu absurd erscheinen muss angesichts der kontroversen öffentlichen Diskussion, die hierzulande schon seit Monaten über die ethischen und sozialen Probleme im Zusammenhang mit der Totalanalyse geführt wird. Ausgelöst wurde diese Diskussion durch die Begründung, die die EG-Kommission ihrem Programmvorschlag Prädiktive Medizin vorangestellt hatte. Zunächst wird darauf verwiesen, dass auch gängige Volkskrankheiten wie Herzgefäßerkrankungen, Diabetes, Krebs, Autoimmunkrankheiten und schwere Psychosen eine genetische Komponente haben, die in Verbindung mit schädlichen Umwelteinflüssen zum Ausbruch der Krankheit führe. Wörtlich heißt es dann weiter: Da es höchst unwahrscheinlich ist, dass wir in der Lage sein werden, die umweltbedingten Risikofaktoren vollständig auszuschalten, ist es wichtig, dass wir so viel wie möglich über Faktoren der genetischen Prädisposition lernen und somit stark gefährdete Personen identifizieren können. Zusammengefasst zielt die prädiktive Medizin darauf ab, Personen vor Krankheiten zu schützen, für die sie von der genetischen Struktur her äußerst anfällig sind, und gegebenenfalls die Weitergabe der genetischen Disponiertheit an die folgende Generation zu verhindern. Im Klartext also: eine aktive und direktive humangenetische Beratung, Abtreibung bzw. Sterilisierung aus eugenischen Gründen oder die sogenannte Keimbahntherapie, also eine Veränderung des Erbmaterials, die an alle folgenden Generationen weitergegeben wird. Letzteres wird zwar offiziell aus ethischen Gründen abgelehnt, ist jedoch in der Begründung des Programms implizit angelegt. Am 2. September 1988 wurde der Programmentwurf als offizielle Drucksache dem Bundesrat zugeleitet, eine Woche später dem Bundestag. Aber erst Anfang Oktober, als die Presse auf das heiße Eisen aufmerksam geworden war, meldeten sich die ersten Volksvertreter zu Wort, um sich eilfertig von den Brüsseler Plänen zu distanzieren. Genauer gesagt, sie distanzierten sich von der gesundheitspolitischen Begründung dieser Pläne. Das Forschungsprogramm als solches scheint auch für die Mehrheit der bundesdeutschen Politiker durchaus akzeptabel zu sein. In der Beschlussempfehlung des Bundestagsausschusses für Forschung und Technologie wird die Bundesregierung jedenfalls nur ersucht, bei den weiteren Beratungen des anliegenden Programmvorschlages in den europäischen Gemeinschaften darauf hinzuwirken, dass die eugenische Begründung des Forschungsprogramms zurückgenommen wird, dass der möglichen Entwicklung einer eugenisch orientierten Gesundheitspolitik in den europäischen Gemeinschaften entgegengewirkt wird, dass parallel zur Durchführung des Forschungsprogramms im Rahmen der europäischen Gemeinschaften eine ausführliche ethische und rechtliche Analyse und Bewertung der möglichen Erkenntnisse aus einer Analyse des menschlichen Genoms erfolgt, wobei insbesondere das Prinzip der Freiwilligkeit bei Genomanalyse und Gentherapie sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen zu wahren ist. Kritiker des Programms befürchten freilich, dass genau dies nicht möglich sein wird. Wenn die Forschungsergebnisse erst vorliegen, so ihre These, dann werden sie in genau der Form genutzt werden, wie die EG-Kommission dies in ihrer Begründung angedeutet hat. Und dann wird das Prinzip der Freiwilligkeit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zwar noch juristisch, aber nicht mehr faktisch gewährleistet werden können. Professor Günther Altner, Biologe und Theologe, sieht vor allem im Bereich der humangenetischen Beratung und der pränatalen Diagnostik erhebliche Probleme auf die betroffenen Frauen zukommen. Das Ziel, was in diesem EG-Programm angestrebt wird, ist ja eine endgültige physikalische Karte für die gesamte DNA-Sequenz des menschlichen Genoms, also für das gesamte menschliche Erbgut zu bekommen. Das heißt, wir werden hier in das Merkmalsgefüge, auch in die verschiedenen Dispositionen für bestimmte Krankheiten oder für bestimmte Schwächen, einen radikal vertieften Einblick bekommen. Und von daher wird sich etwa bei der Beratung während der pränatalen Diagnose das Gewicht des Experten gewaltig verstärken und auch die Beurteilungsmöglichkeiten für die betroffenen Frauen werden sehr viel komplexer und schwieriger werden. Ich halte es für ein ausgesprochen problematisches Wissen, was wir uns hier aneignen werden. Das wird uns in tiefe Ratlosigkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite in große Kurzschlüsse hineinstürzen. Kurzschlüsse dann doch, so wie das auch in dem EG-Papier geschrieben steht, Ziele für das gesunde Europa zu formulieren. Ja, gewissermaßen so eine europaorientierte Eugenik, das ist das, was als Gefahr dahinter lauert. Hat der Bamberger Soziologieprofessor Ulrich Beck also recht, wenn er in seinem kürzlich erschienenen Buch Gegengifte behauptet, die neuen Gentechnologien seien ihrer Handlungslogik nach eugenisch? Das muss man ganz stark betonen, da stimme ich dem Herrn Beck ganz zu. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der Geschichte der Genetik. Je mehr wir im Blick auf die Erbstruktur des Menschen, auf die Bedingtheit seiner Erbmerkmale wissen, desto stärker wird die Versuchung werden, von daher bestimmte Rahmenbedingungen zu setzen, von daher auch zu definieren, wer leben soll, wer lebenswürdig ist und wer krank ist und wer eigentlich nicht leben soll, ob aus Kostengründen oder aus biologischen oder medizinischen Gründen, das mag dahingestellt sein. In der Erschließung des menschlichen Erbgutes, in den Fakten, die dadurch gewonnen werden, liegt in der Tat etwas Zwanghaftes. Ein Blick auf die Geschichte der Eugenik lässt Parallelen erkennen, aber auch Unterschiede zu der Entwicklung, wie sie sich heutzutage abzeichnet. Die Wurzeln der sogenannten Fortpflanzungshygiene liegen im angelsächsischen Raum, geprägt vor allem durch den Sozialdarwinismus, wie ihn der englische Soziologe Herbert Spencer begründet hat. 1883 schuf Francis Galton, ein Vetter Darwins, den Begriff der Eugenik, der in der wörtlichen Übersetzung nichts anderes bedeutet als aus guter Abstammung. Was damit gemeint ist, beschrieb Galton so. Die Fortpflanzungshygiene ist die Wissenschaft, welche sich mit allen Einflüssen beschäftigt, welche die angeborenen Eigenschaften einer Rasse verbessern und diese Eigenschaften zum größtmöglichen Vorteil zur Entfaltung bringen. Aufgrund bestehender sozialer Gruppen und sittlicher Kriterien zielt die Fortpflanzungshygiene ab auf die Wiedererzeugung der Besten unter allen Individuen, in jeder von solchen Gruppen, in welchen die charakteristische Betätigung nicht nachweisbar antisozial ist. Fast zeitgleich tauchten ähnliche Denkansätze auch in Deutschland auf. Der grausame und schonungslose Kampf ums Dasein, der überall in der lebendigen Natur wütet und naturgemäß wüten muss, diese unaufhörliche und unerbittliche Konkurrenz alles Lebendigen, ist eine unleugbare Tatsache. Nur die auserlesene Minderzahl der bevorzugten Tüchtigen ist imstande, diese Konkurrenz glücklich zu bestehen, während die große Mehrzahl der Konkurrenten notwendig elend verderben muss. Alle sind berufen, aber wenige sind auserwählt. So argumentierte der Zoologe Ernst Haeckel 1878. Schon hier werden unreflektiert ethische Wertmaßstäbe deutlich, die unausgesprochen auch auf den Menschen zielen. Als philosophischer Vordenker der Eugenik in Deutschland sollte sich wenig später Friedrich Nietzsche erweisen. Befangen in seiner Vision von einem neuen, tatkräftigen Menschengeschlecht, dachte er 1887 öffentlich darüber nach, alle Kranken, Entarteten, Schwachen oder schlecht Weggekommenen von der Fortpflanzung auszuschließen. Vor allem in Deutschland wurde die biologische Reduktion des Menschen auf sein Erbgut alsbald durch eine ökonomische Reduktion auf seinen volkswirtschaftlichen Wert ergänzt. Über die Erfolgsbedingungen der Rassehygiene in Deutschland heißt es in einer jüngst erschienenen Studie: Eine der Ursachen, wahrscheinlich eine der wichtigsten, ist in der brisanten Konstellation zu sehen, die sich im Verlaufe der Jahre zwischen 1908 und 1932 in Deutschland entwickelte. Das Zusammentreffen von technokratisch-ökonomischem Denken, angewandt auf den Menschen, und der Finanzkrise des Staates, die gerade deshalb im Bereich der öffentlichen Gesundheitsfürsorge virulent wurde, weil diese auf die Fürsorge für die sozial Schwachen verpflichtet war. Ab 1910 wurde die sogenannte Menschenökonomie zu einem festen Begriff in der Nationalökonomie und sie öffentlich gestellte Frage: Was kosten die Minderwertigen den Staat und die Gesellschaft? Die Finanzkrise des Gesundheitswesens gab dem eugenischen und rassenhygienischen Denken in Deutschland beträchtlichen Auftrieb. Eine praktische Anwendung von Sterilisationsprogrammen musste jedoch während und nach dem Ersten Weltkrieg anachronistisch erscheinen. Was das Deutsche Reich jetzt brauchte, waren möglichst viele Kinder. In dieser Situation vollzog die Rassehygiene eine taktische Wende von der negativen zur positiven Eugenik. Nicht mehr Ausmerzung der Untüchtigen, sondern Auslese der Tüchtigen hieß jetzt die Devise. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, war der Boden für Rassenideologie und Selektionspolitik durch die Medizin selbst längst vorbereitet. Die Ziele unmissverständlich formuliert. Auslese und Verhinderung erbkranken Nachwuchses, Disqualifizierung minderwertiger Rassen, aktive Züchtungsmaßnahmen zur Stärkung des Nachwuchses. Es bedurfte, wie Günter Altner es ausdrückt, nur noch der programmatischen Bündelung und Politisierung, um eine unmenschliche Ausrottungs- und Züchtungspraxis einzuleiten. Nach 1945 begann für die Humangenetik keineswegs die Stunde Null. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich vielmehr ein erschreckendes Ausmaß an Kontinuität. Die führenden Rassehygieniker des Dritten Reichs, Verschur, Lenz und Nachtsheim, erhalten nach 1945 Lehrstühle für Humangenetik, menschliche Erblehre und vergleichende Erbbiologie. Der Nervenarzt und Euthanasiegutachter Friedrich Panse wird Direktor der Psychiatrie an der Universität Düsseldorf. Sein Kollege Professor Kurt Polisch, Direktor der Universitätsnervenklinik in Bonn. Um nur einige Beispiele für personelle Kontinuität zu nennen. Auch das eugenische Gedankengut wurde nach 1945 nicht völlig zu den Akten gelegt. Zwar erklärten 1969 bundesdeutsche Humangenetiker auf dem Kongress Genetik und Gesellschaft in Marburg, ihre Disziplin habe sich von den schweren Belastungen, die ihr in Deutschland aus der nationalsozialistischen Zeit überkommen waren, endgültig freigemacht. Aber in den Abschlussthesen des Marburger Humangenetikers Gerhard Wendt ist schon wieder die Rede vom Rückgang natürlicher Auslese und der Gefahr für Erbgesundheit und Leistungsfähigkeit künftiger Generationen, die es abzuwenden gelte. 1972 wird in Marburg die erste humangenetische Beratungsstelle der Bundesrepublik eingerichtet. Mittlerweile gibt es mehr als 40 davon. Was ist das Ziel der Beratung? Individuelle Hilfestellung, Kostendämpfung im Gesundheitswesen oder die Verbesserung des Genpools der Bevölkerung? Dass eugenische Vorstellungen beileibe nicht der Vergangenheit angehören, zeigt eine Arbeit von Gerhard Wendt, die 1978 mit dem Preis der Cornelius-Helferich-Stiftung ausgezeichnet wurde und in der sich unter anderem folgende Aussage findet. Die gegenwärtige Situation der Behindertenhilfe lässt sich vergleichen mit der Situation eines Menschen, der sich mit wachsendem Eifer bemüht, das Wasser aus seinem Keller zu schöpfen, der aber überhaupt nicht daran denkt, zugleich die defekte Wasserleitung, so gut das geht, zu verstopfen. Aus dieser defekten Wasserleitung kommt der tägliche Zustrom an Kindern, die mit einer Behinderung geboren werden. Man kann doch nicht vernünftig bezweifeln, dass eine Drosselung der Zahl Neugeborener mit einem genetischen Defekt oder einer exogenen Behinderung unser Problem höchst wirksam an seinem Ursprung angehen würde. Auf internationaler Ebene war die Eugenik schon längst wieder salonfähig geworden. ein zweifelhaftes Verdienst der Seebar Foundation, die 1962 in London ein Symposium zum Thema Man and His Future, der Mensch und seine Zukunft, veranstaltet hatte. Renommierte Biologen und Mediziner vertraten, wie schon um die Jahrhundertwende, die These, dass sich das Erbgut der Menschheit ständig verschlechtere, und bekannten sich zu spektakulären Züchtungsutopien. Man empfahl, Samen- und Eizellenbanken einzurichten und durch Eingriffe in das Erbgut die Menschheit an die Notwendigkeiten einer künftigen technischen Zivilisation anzupassen. Der Genetiker Hermann Josef Müller, Nobelpreisträger des Jahres 1946, erklärte wörtlich: In den Motiven ist nur ein kleiner Schritt von dem Paar, das einen genetischen Fehler zum Guten wenden will und ein besonders vielversprechendes Kind haben möchte, bis zu dem Paar, das keineswegs unter der Norm steht, aber aus ideellen Gründen seinem Kind die besten genetischen Möglichkeiten geben will, die es bekommen kann. Diese Bedingungen können erst erfüllt werden, wenn viele Banken mit reichhaltigem Samenmaterial eingerichtet sind, dessen verschiedene Spender hervorragende Eigenschaften des Herzens, des Geistes und des Körpers bewiesen haben. Müller war es auch, der eine aktive Veränderung des menschlichen Erbgutes vorschlug. Zweifellos sind noch andere technische Verfahren im Entstehen, die die Möglichkeiten der Samenauswahl gewaltig erweitern werden. Dazu gehört vielleicht die Speicherung von Eiern. Aber noch wichtiger ist die Ausarbeitung von Verfahren einer normalen Entwicklung von Keimzellen außerhalb des Körpers, wobei ein Vorrat an unreifen Keimzellen tiefgefroren werden kann, der dann je nach Bedarf vermehrt wird. Eine andere Möglichkeit ist die klonische Fortpflanzung, etwa durch Übertragung unreduzierter Zellkerne auf Eier. Neben all dem gibt es natürlich die feineren Verfahren der Manipulierung des genetischen Materials selbst. Damals beherrschte man diese Verfahren noch nicht. Heute sind viele davon längst Stand der Technik. Retortenbefruchtung und das Einfrieren von befruchteten und unbefruchteten Keimzellen sind in der Humanmedizin an der Tagesordnung. Die Herstellung von Klonen und gezielte Eingriffe in das Erbgut sind zumindest in der Tierzucht nicht mehr ausgeschlossen. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt ist auf dem besten Weg, die kühnsten Träume der frühen 60er Jahre zu übertreffen. Wenn sich die Teilnehmer des Seebar-Symposions von damals durch die Geschichte der Humangenetik nicht gewarnt zeigten, werden dann nicht die Gentechniker von heute erst recht der normativen Kraft des Faktischen erliegen? Wird nicht eines Tages die Versuchung des Machbaren stärker sein als alle ethischen Bedenken? Und wer übernimmt die Garantie dafür, dass nicht früher oder später die Möglichkeiten der Gentechnologie von einem totalitären Regime missbraucht werden? Das Thema Menschenökonomie ist selbst in einem demokratischen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik heute schon kein Tabu mehr. Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnungen weisen auf Heller und Pfennig nach, was ein Behinderter an Pflege und Betreuung kostet und wie viel Geld durch rechtzeitige Abtreibung gespart werden könnte. Die Juristen Günter Hirsch und Wolfram Eberbach knüpfen daran folgende Überlegungen. Sollte der erst jüngst in einer Doktorarbeit errechnete Betrag richtig sein, könnte der Staat an jedem nicht geborenen Behinderten durchschnittlich 7,3 Millionen Mark sparen, eingerechnet Pflegeheime, Sonderschulen und so weiter. Bei 100.000 genetisch Geschädigten also 730 Milliarden Mark. Selbst wenn man diesen Betrag umrechnet auf die Generationsfolge, bliebe pro Jahr ein Betrag von vielleicht 1 bis 2 Milliarden Mark anzusetzen. Wie lange kann sich ein unter der Diktatur der Kostendämpfungspflicht ächzender Gesundheitsminister diesen Verlockungen verschließen? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der genetischen Beratungsstellen betonen demgegenüber, dass es ihnen ausschließlich um Hilfestellung für eine selbstverantwortliche Entscheidung der Ratsuchenden gehe. Sie betonen das Prinzip der Freiwilligkeit und der Beratung ohne Empfehlung. Sie weisen darauf hin, dass in vielen Fällen die pränatale Diagnostik eine Abtreibung aus unbegründeter Sorge verhindern helfe. Sicher, niemand wird gezwungen, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder eine pränatale Diagnostik vornehmen zu lassen. Aber gerät nicht schon heute eine Schwangere unter Legitimationsdruck, wenn sie eine kostenlos angebotene und ihr vom Arzt angeratene Vorsorgeleistung nicht wahrnimmt? Dr. Heidi Strehletz, hessische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, beobachtet die aktuelle Entwicklung mit großer Skepsis. Schon heute wird bei der Amniozentese den Frauen über 30, über 35 dringend empfohlen, die Untersuchung machen zu lassen. Das heißt, es gibt zwar keinen juristischen Druck, aber einen moralischen Druck, sich diesen Untersuchungen zu unterziehen. Kann nicht dieser moralische Druck sich verstärken? Und wer bestimmt denn die Moral, die dahinter steht? Bis hin zu der Frage, wenn eine Frau sich weigert, ein behindertes Kind zur Welt kommt, dass man ihr den Vorwurf macht, du hättest ja kein krankes Kind dieser Gesellschaft zumuten müssen. Und ein wenig Ansatz in diese Richtung hatten wir ja schon im Embryonenschutzgesetz, wo es möglich sein sollte, dass der Staatsanwalt die Schuld oder Unschuld von Frauen, das heißt Fehlverhalten von Frauen während der Schwangerschaft untersucht, wenn sie ein behindertes oder totes Kind zur Welt gebracht haben. Kaum eine Schwangere, die sich nach der pränatalen Diagnostik zur Abtreibung entschließt, wird dabei an den Genpool der Bevölkerung denken. Entscheidend wird vielmehr ihre eigene Situation und die des Kindes sein. Aber genau da liegt in vielen Fällen das Problem. Wie geht unsere Gesellschaft mit Behinderten und ihren Familien um? Eine Frau muss heute wissen, dass sie mit ihrem Problem, ein behindertes Kind zu haben, völlig allein gelassen wird. Wir haben heute schon die Diskussion über Kostenexplosion und Zumutbarkeit in der Gesellschaft. Und ich möchte mal spitz formulieren, dass jeder, der gegen die Abtreibung ist, die soziale Indikation als Mord bezeichnet, aber bei der medizinischen oder gar eugenischen Indikation sind die Töne sehr leise, man hört sie nicht. Und ich finde, dies ist eine gesellschaftlich deutliche Doppelmoral, eine verlogene Diskussion. Soziale Indikation, wenn die Frau sich dann für Abtreibung entscheidet, ist Mord. Aber wenn es aus medizinischen oder eugenischen Gründen eine Abtreibung gibt, dann kann es sogar gesellschaftlich erwünscht sein. Vor allem aus den Reihen der autonomen Frauenbewegung ist deshalb in den letzten Jahren verstärkt der Ruf nach einer Abschaffung der humangenetischen Beratungsstellen und einem generellen Verbot der pränatalen Diagnostik laut geworden. Diese Forderung wird auch von vielen Behinderten unterstützt, die ihr Lebensrecht durch die zunehmende Perfektionierung der Genomanalyse bedroht sehen. Heidi Strelitz hält von einer solchen radikalen Lösung jedoch nichts. Wir haben es als Frauen selbst gewollt, dass Hilfestellung gegeben wird bei der Entscheidungsfindung für die einzelne Frau für oder gegen Abtreibung. Nun kann man der Frau, nur weil es neue Probleme an der anderen Ecke gibt, diese Möglichkeit der Beratung nicht wegnehmen. Ich finde es unverantwortlich, humangenetische Beratung abschaffen zu wollen, weil dies eine Hilfestellung für Frauen ist, die sie ganz einfach brauchen. Dieses Alles oder Nichts, das ist eine Position, die zwar nach außen sehr klar aussieht, und der differenzierte Weg ist der weitaus schwierigere. Der differenzierte Weg bedeutet zum Beispiel, dass zahlreiche Detailfragen geklärt werden müssen. Was soll etwa mit den Daten geschehen, die bei der pränatalen Diagnostik anfallen? Sollen sie gespeichert oder sofort vernichtet werden, nachdem die Schwangere das Ergebnis der Diagnose erfahren hat? Und welche Art von Diagnose soll überhaupt zugelassen sein? Darf oder muss die pränatale Diagnostik auf einen bestimmten Katalog von Krankheiten eingegrenzt werden? Wenn ja, wer legt diesen Katalog nach welchen Kriterien fest? Dürfen nur therapierbare Krankheiten festgestellt werden oder auch solche, für die es noch keine medizinische Hilfe gibt? Dürfen auch Krankheiten festgestellt werden, die erst später im Leben ausbrechen? Möglicherweise sogar Krankheitsdispositionen, wie es ja das Forschungsprogramm der EG vorsieht. Solange es über diese und ähnliche Fragen keinen ethisch vertretbaren gesellschaftlichen Konsens gäbe, solange sei es unverantwortlich, die geplanten und teilweise schon begonnenen Programme zur Totalanalyse des menschlichen Genoms durchzuführen, betont Professor Günther Altner. Man hätte sich ja auch vorstellen können, dass die EG angesichts der ohnehin in Amerika und in Japan laufenden Programme ihre Aufgabe darin sieht, unter ethischen Gesichtspunkten diese Programme erst einmal zu problematisieren. Und ich behaupte, Nur wer hier in einem radikalen Sinne solche Gesamtanalyseprogramme problematisiert, gewinnt vielleicht aus guten ethischen Motiven heraus die Möglichkeit, kritisch begrenzte Programme zu machen. Aber wir machen es ja immer umgekehrt. Wir werfen uns auf alles das, was an wissenschaftlichen Projekten und technisch und wirtschaftlich verwertbaren Projekten möglich ist, um im Nachhinein auch einige ethische Fragen zu stellen. Ich würde empfehlen, das umgekehrt zu betrachten und umgekehrt zu handhaben. Wie wird die Gesellschaft mit dem Wissen umgehen, für dessen Erwerb in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weltweit viele Milliarden fließen werden? Welche Missbräuche sind denkbar? Nicht nur im Bereich der pränatalen Diagnostik. Und wie lassen sie sich verhindern? Dr. Wolfgang van den Dele, Jurist und ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission Gentechnologie des Deutschen Bundestages, plädiert für einen möglichst restriktiven rechtlichen Rahmen. Also ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht genetische Daten schafft für Individuen, die das Individuum nicht unmittelbar jetzt braucht. Ja, also sozusagen genetische Daten auf Vorrat zu schaffen, nur weil sie irgendwann mal nützlich werden könnten, ja, entweder für das Individuum selbst oder für die Gesundheitspolitik, das halte ich für unzulässig. Man soll also nur diejenigen Daten schaffen, die unmittelbar gebraucht werden. In der Regel soll man auch nicht Daten schaffen mit Zustimmung der Eltern, sondern nur mit Zustimmung der Betroffenen selber. Ja, also das heißt, die Daten über Kinder und über Neugeborenen müssen auf diejenigen Fälle beschränkt bleiben, in denen es zum Nutzen des Neugeborenen, das heißt zur Einleitung von Behandlungen und Prävention in dem Alter, wo sich die Kinder befinden, notwendig ist. Das wäre schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Was ich für absurd halte, ist die Idee einer genetischen Kennkarte oder ähnlicher Scherze. Ja. Das halte ich für, also ich meine, das ist schlimmer als der maschinenlesbare Personalausweis mit Personenkennziffer. Ja. Ich meine, was nach dem Bundesverfassungsgericht verboten ist. Ja. Ich meine, solche Sachen halte ich für ausgeschlossen. Sehr restriktiv muss geregelt werden, die Benutzung von genetischen Merkmalen im Arbeitsschutz. Ausgeschlossen werden muss die Selektion nach genetischen Merkmalen bei der Einstellung in Arbeitsverhältnisse. Die Benutzung von genetischen Merkmalen oder genetischen Voraussagemerkmalen für Krankheiten bei der Versicherung muss sehr sorgfältig geregelt werden. Also ich würde eigentlich sagen, sie sollte ausgeschlossen sein. Ja. Im Strafverfahren, ja, und bei der Strafverfolgung halte ich es auch für sehr problematisch, wenn man irgendwelche genetischen Merkmale, die etwas bedeuten, die für Persönlichkeitsmerkmale, für Krankheitsmerkmale kodieren, wenn man die benutzt, um Täteridentitäten festzustellen, oder wenn man genetische Merkmale benutzt, um Persönlichkeitsmerkmale festzustellen. Das halte ich für etwas, das muss gesetzlich ausgeschlossen werden. In Bonn wird darüber noch diskutiert. Der Bundestagsausschuss für Forschung und Technologie berät zurzeit über die Empfehlungen der Enquete-Kommission Gentechnologie. Ob der Bundestag in seiner Gesamtheit darüber noch vor der Sommerpause entscheidet, ist jedoch fraglich. In Hessen ist man schon weiter. Alle vier Parteien des Hessischen Landtags haben Anfang März eine gemeinsame Beschlussempfehlung zur Gen- und Reproduktionstechnologie abgegeben, die auch Rahmenbedingungen für die Genomanalyse festlegt. Dazu Heidi Strelitz. Wir wollen, dass Genomanalyse keine Zwangsmethode wird und alleinige Methode, wo es auch andere Methoden gibt. Was wir gemeinsam wollen, ist, dass die Selbstbestimmung, das heißt also, dass jeder entscheidet, ob er Genomanalyse an sich machen lässt, ja oder nein, selbst entscheiden kann, dass es also ein Recht auf Nichtwissen gibt und dass vor allen Dingen der Datenschutz in diesen Fragen gefordert ist. Es gibt zwei Bereiche, wo diese Selbstbestimmung ersetzt werden muss. Das eine ist im Bereich der Diagnose von Embryonen, also während der Schwangerschaft. Da möchten wir, dass diese Funktion von der Mutter respektive von den Eltern ausgeübt wird. Und ein weiterer Bereich der Genomanalyse, nämlich in der kriminalistischen und kriminologischen Anwendung. Dort müssen gesetzliche Vorgaben so gemacht werden, dass kein Missbrauch mit den Daten geschehen kann. Im Hinblick auf die pränatale Diagnostik bleibt freilich eine offene Flanke, wo die gesetzliche Ebene allein keinen ausreichenden Schutz bietet. Das räumt auch Wolfgang van den Dele ein. Es könnte natürlich sein, dass unterhalb so einer Ebene etwa sich soziale Einschätzungen verändern. Ja, also etwa derart, dass eine Frau, die ein behindertes Kind zur Welt bringt, die hätte sich eben mehr vorsehen müssen. Die hätte eben rechtzeitig zur Amniozentese gehen müssen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, zu verhindern, dass solche Einstellungen etwa bei Freunden oder Nachbarn oder Bekannten oder so auftauchen können. Das halte ich für eine mögliche Gefahr. Und der muss man auch entgegenwirken durch entsprechende Aufklärung. Durch das Pochen auf Respekt vor der Entscheidung der Schwangeren, ein Kind auszutragen, oder auch vor der Entscheidung, nicht zur pränatalen Diagnostik zu gehen. Aber genau dieser Respekt vor der Entscheidung der Schwangeren könnte in Zukunft mehr und mehr schwinden. Das befürchten jedenfalls Kritiker wie Professor Günther Altner. Es ist ganz klar, angesichts des Übermaßes an differenzierter Strukturkenntnis im Blick auf das menschliche Erbgut, lässt sich die heute noch zu schützende Entscheidungsfreiheit des Einzelnen wahrscheinlich gar nicht mehr so halten. Das ist das Problem. Das heißt, hier löst sich gewissermaßen die Bindung der Medizin, der medizinischen, der genetischen Beratung an die Einzelexistenz, an den Einzelpatienten langsam ab und wird ersetzt durch ein Gesamtwissen, gegenüber dem der einzelne Patient gewissermaßen mit seinem Anspruch, etwas nicht wissen zu wollen, immer schwächer wird. Das ist die Befürchtung, die ich dabei habe. Die ganze medizinische Ethik löst sich zurzeit von der Bindung an die therapeutische Verpflichtung gegenüber dem einzelnen Menschen. Altner plädiert nachdrücklich für ein Forschungsmoratorium, um im Gespräch zwischen Wissenschaftlern und betroffener Öffentlichkeit darüber nachzudenken, ob und in welchem Umfang die Genomforschung weiter betrieben werden soll. Zunächst einmal vertrete ich die Auffassung, dass durch genetische Diagnose im Einzelfall, durch eine frühzeitige Aufklärung erblich bedingter Krankheiten, eine therapeutische Hilfe gewährt werden kann, gegen die man keine Argumente haben kann. Aber das alles sieht ja ganz anders aus, wenn wir hier zu einer Totalanalyse des menschlichen Erbgutes voranschreiten. Mit erheblichen Folgen für den Menschen, für das Menschenbild, für die Bereitschaft, menschliches Leben zu unterdrücken oder in menschliches Leben einzugreifen. Und da könnte in der Tat auch am Ende kritischer Überlegungen das Ergebnis zustande kommen, dass man sagt, angesichts der zahlreichen, geradezu automatisch gegebenen Missbrauchsmöglichkeiten empfiehlt sich hier ein Nichttun, ein Nichtwissenwollen, ein unter Umständen auch ein Verbot. Die Forscher selbst haben ihre Entscheidung freilich längst getroffen. Anfang Februar erklärte der Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Ernst Ludwig Winnerker, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lapidar: Wer hier grundsätzlich Nein sagt, glaubt offenbar, es sei noch etwas aufzuhalten. Dies ist keineswegs der Fall. Die Aussage wiegt doppelt schwer. Denn ausgerechnet Winnerker ist Vorsitzender jener Brüsseler Arbeitsgruppe, die die ethischen und sozialen Konsequenzen des EG-Programms Prädiktive Medizin analysieren soll. Den Vorwurf der Eugenik hält er nicht einmal im Zusammenhang mit der gesundheitspolitischen Begründung des Programms für gerechtfertigt. Diese, so schreibt er, könne nur als Eugenik ausgelegt werden, wenn man das Recht auf individuelle Selbstbestimmung als nicht mehr gültig betrachte. Es wird nicht mehr gültig sein. Es wird nur noch auf dem Papier stehen, wenn Professor Ernst Ludwig Winnerker und seine Kollegen ihr Ziel erreicht haben. So die Einschätzung der Medizinerin und Politikerin Heidi Strelitz. Dies ist schlimmer als jede Datensammlung, die wir bisher hatten. Dies greift stärker ein in die menschlichen Persönlichkeitsrechte, wobei die Anwendung wirklich nur eugenisch denkbar ist und keine andere Funktion hat. Wenn ein Land wie die Bundesrepublik mit seiner Vergangenheit dieses Thema nicht kritisch durchdenkt und ablehnt, dann kann ich es von anderen Ländern nicht erwarten. Und ich frage mich, in welcher Tradition die deutsche Forschungsgemeinschaft heute steht. Zwischen 1933 und 1945 finanzierte die deutsche Forschungsgemeinschaft unter anderem die Auschwitz-Forschung des KZ-Arztes Dr. Mengele und Projekte zur asozialen Forschung und Bastardbiologie des Psychiaters Dr. Ritter. Zu ihren Stipendiaten gehörte damals Dr. Sigmund Rascher, der Urheber grauenhafter Menschenversuche im KZ Dachau. In den 60er Jahren finanzierte die DFG ein Forschungsprojekt, das auf Datenmaterial über ermordete Zigeuner beruhte. Und sie finanzierte die Habilitationsschrift des Kieler Anthropologen Hans-Wilhelm Jürgens, in der es unter anderem um die biologische Bekämpfung der Asozialität und die Eindämmung ihrer erblichen Weitergabe geht. Dieselbe DFG profiliert sich heute als treibende Kraft der bundesdeutschen Humangenomforschung. Schließt sich hier der Kreis? Oder ist es illegitim, das eine mit dem anderen in Verbindung zu bringen? Frage an Professor Günther Altner. Auf der einen Seite schließt sich der Kreis, auf der anderen Seite ist unsere gegenwärtige Situation trotz mancher Anklänge anders als die vergangene Situation. Nicht zuletzt im Blick auf das Programm Prädiktive Medizin haben wir verglichen mit den zurückliegenden Jahrzehnten einen ungeheuren Fortschritt im Blick auf das molekulargenetische Strukturwissen getan und wollen das weiter perfektionieren. Die Verführung, die uns heute trifft, geht zunächst einmal vom Wissensangebot, das die Forschung uns erschließt, aus. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die durch die Wissenschaft teilweise bewusst herbeigeführte Konsumorientierung des Menschen, des verwöhnten westlichen Industriemenschen, sich hier mit Hilfe der Genetik und der Gentechnik besondere Standards zu leisten, auch in Zukunft eine Rolle zu spielen beginnt. Die Eugenik der Zukunft wird sich von der vergangenen deutlich unterscheiden. Auch der Soziologe Ulrich Beck spricht im Hinblick auf die Genomanalyse nicht von Kontinuität, sondern nennt das, was sich heute abzeichnet, die Modernisierung der Barbarei. Für den Augenblick stimmt. Es wird keine politische Eugenik geben, die ein Land in eine Mörderbande zur Verfolgung, Vernichtung andersrassiger, andersgläubiger und wissentlicher Dulder verwandelt. Jedenfalls nicht durch die Errungenschaften der Gentechnologie. Allein schon deshalb nicht, weil die neuen Technologien die Praxis der Eugenik, ohne Gewaltanwendung ermöglichen. Die Eugenik der Zukunft vollzieht sich nicht direkt an Leib und Seele mit Gesetz und Gas. Diese soziale Horrorfrühform einer gesamtgesellschaftlichen Eugenik hat sie historisch abgestreift. Die abstrakte Reagenzglas-Eugenik der Zukunft unterläuft die Diskriminierung und Tötung präventiv technisch. Nicht um staatlich verordnete Programme und totalitäre Regime geht es, sondern um eine Art Eugenik von unten, die sich auf den leisen Sohlen der Gesundheitsvorsorge einschleicht und deren Methoden ausgesprochen subtil sein werden. Die Barbarei kann eintreten, so Ulrich Beck, gerade weil sie nicht in den bekannten Gewändern der Brutalität auftritt. Sie betritt dieses Mal in weißen Kitteln, mit Forschungsehrgeiz und den guten Absichten der Ärzte ausgestattet, im Willen der Eltern, das Beste für ihr Kind zu tun, die Bühne der Weltgeschichte. Gerichte und Parlamente stimmen zu, weil bei Schwenken der Gesundheitsfahnen sowieso alle begeistert applaudieren. Wer will schon die genetische Bekämpfung von Erbkrankheiten verhindern und damit zum Verfechter fortexistierender Leiden werden? Was ist denn so schlimm daran, wenn Eltern gesunde Babys wollen? Die Eugenik, die uns droht, hat alle Kennzeichen einer finsteren Verschwörung abgelegt und das Kostüm von Gesundheit, Produktivität und Gewinnverheißung angelegt. Das macht die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema so schwer. Können wir es verantworten, Nein zu sagen und damit auf mögliche Fortschritte in der Diagnose, der Prävention und der Therapie schwerer Krankheiten zu verzichten? Können wir es verantworten, Ja zu sagen und damit den Weg freizumachen für die Modernisierung der Barbarei? Haben wir wirklich nur die Wahl zwischen zwei Übeln? Erwin Chargaff, der große alte Mann der Genforschung. Wenn ich so zurückdenke an die Millionen Jahre, die ich nicht gelebt habe, aber andere Menschen haben vor mir gelebt, so will ich sagen, einer der größten Schätze, der uns überkommen ist, den wir gekriegt haben, war das Chromosomenreservoir der Menschheit, welches ungeregelt von keinem Professor und keinem Gentechnologen jemals angesehen, sich da irgendwie eingependelt hat. Und so gibt es verschiedene Rassen, verschiedene Farben, gute und schlechte, gescheite und dumme, es gibt alles. Es gibt auch ein paar Genies und so weiter. Und das hat die Natur so hervorgebracht, wie sie die Blüten hervorbringt oder die Früchte am Baum. Und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, jetzt werden wir damit herummurksen. Jetzt werden wir da Ordnung schaffen. Genomanalyse, die Eugenik des 20. Jahrhunderts. Unter diesem Titel hörten Sie heute im Forum der Wissenschaft ein Feature von Gisela Kretschmer. Es sprachen Sabine Postel, Matthias Ponier und Jens Schulkmann. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Am kommenden Dienstag, also am 28. März im Forum der Wissenschaft, der Hörsturz. Erkundungen über den plötzlichen Hörverlust. Autorin ist Marianne Knerich. Am 1. April beginnt bei Radio Bremen eine neue Hörfunkstruktur. Im Rahmen der neuen Hörfunkzeiten verschiebt sich der Sendeplatz vom Forum der Wissenschaft vom Dienstag auf den Freitag, jedoch ab 20.05 Uhr auf Radio Bremen 2. Also ab April Forum der Wissenschaft, jeden Freitag 20.05 Uhr bis 21 Uhr auf Radio Bremen 2. Uhr, Radio Bremen sendet Nachrichten. Im Schadensersatzprozess des Nudelherstellers Birkel gegen. Das waren in unserer Reihe The Legendary Concert, Aufnahmen mit dem Dexter Gordon Quartett, das im Mai 1978 und im März 1979 in dem legendären Jazzclub Keystone Corner in San Francisco gastiert hat. Uhr, Radio Bremen sendet Nachrichten. Aus Solidarität mit dem Hungerstreik von inhaftierten Mitgliedern der Rote Armee-Fraktion haben am Abend mehrere tausend Menschen in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Die Demonstranten forderten ein Ende der, wie sie es nannten, Isolationshaft für die RAF-Häftlinge, von denen sich zwei bereits seit Anfang Februar im Hungerstreik befinden. Nach Angaben der Polizei, die mehr als 1.000 Beamte aufgeboten hatte, beteiligten sich rund 4.000 Menschen an dem weitgehend friedlichen Protestzug. Zu der Demonstration hatten rund 50 Organisationen aufgerufen. Der amerikanische Senat hat Richard Cheney einstimmig als neuen Verteidigungsminister bestätigt. Alle anwesenden Senatoren stimmten für den bisherigen republikanischen Abgeordneten.